Mein Name ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Sachbeschädigung an der Südringbaustelle, Bürgerausstellung in der Galerie N und Landesmeisterschaft im Feldbogensport. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Zeitraum von Samstag 14.30 Uhr bis Montag 7.30 Uhr kam es im Baustellenbereich der neuen Ortsumfahrung Südring in der Verlängerung der Straße Lehmwandlungsweg zu diversen Beschädigungen an der dortigen Baustelleneinrichtung. Unbekannte Täter erklommen den aus Sand aufgeschütteten Wall und knickten dort 5 Setzungspegel ab, die so in ihrer Funktion als sensible Messgeräte unbrauchbar gemacht worden sind. Insgesamt ist hierbei ein Schaden von mindestens 15.000 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise. Am Sonntag wird die 11. Bürgerausstellung in der Galerie N in Nienburg eröffnet. Mehr als 30 kreative Bürger aus der Region stellen dort ihre Kunstwerke aus, maximal 3 pro Künstler. Die Galeriemitglieder um Bea Garding-Schubert freuen sich auf eine abwechslungsreiche Ausstellung. Einmal im Jahr haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, bei uns ihr kreatives Potenzial zu zeigen. Und das ist immer sehr, sehr spannend. Es gibt überhaupt keine Kriterien. Jeder wird aufgenommen. Es ist in der Regel so, dass es ganz bestimmte Bürgerinnen und Bürger jedes Jahr bei uns ausstellen. Es kommen aber auch immer wieder neue hinzu, was uns natürlich sehr freut. Die Vernissage der Bürgerausstellung ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Der Schützenverein Holthorf durfte in diesem Jahr als Gastgeber der Landesmeisterschaften im Feldbogensport bestreiten. Die Holthofer Bogenschützen und der Niedersächsische Sportschützenverband luden dazu am vergangenen Samstag auf das Bogensportgelände in Langendamm ein. Trotz des regnerischen Wetters stellten sich 74 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Vergleich. Bei den Herren gewann Andreas Stasewski, bei den Damen Monika Gerke und in den jeweiligen Juniorenklassen Fabian Lieke, Pascal Wortmann und Jonas Schrader. Das beste Ergebnis insgesamt erzielte Markus Laube mit 411 von 432 möglichen Ringen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.